Сука, блядь, сука, блядь. Bruder, gib mal Blättchen her. Wir brauchen gar nicht so zu tun, als ob noch irgendwas zu retten wäre. Und warum sollen wir traurig sein? Keine Ahnung, dicker Baumein. Ich kiff seitdem ich 13 bin. Seitdem hab ich nur eins im Sinn. Du weißt schon, heute ist Kiffen nicht mehr angesagt. Doch ich schaff locker 7 Gramm am Tag. Reife Leistung. Die Farbe meiner Lungen geht ins Pechschwarze. Und du findest das echt schade. Dicker, ich lebe jetzt gerade. Mit 75 siehst du, dass ich recht habe. Blech, pack das Glas aus. Meine Augen sind so rot wie dieses Rathaus. Suka, blech, pack die Bong aus. Ich hab krassere Matten als was du sonst rauchst. Hui, blech, gib mal Papers. Dicker, heute flieg ich höher als die Lakers. Huinja, blech, was soll sein? Ich bin nur ein bisschen high, also kack dir mal nicht ein. Blech. Nein, ich denk mir nix dabei. Außer vielleicht endlich bin ich frei. Ich lass die Droge wieder dampfen. Und nein, ich sehe keine rosa Elefanten. Döner-Uster, ich dreh wie ein Meister. Er ist nicht irrigiert, doch er steht wie eine Eins da. Ich starre wie tot an die Wände. Meine Augen leuchten rot, weil ich bremse. Und die Farbe meiner Seele geht ins Tiefgrüne. Meine Fresse wieder ausgetrocknet wie eine Wüste. Ich kann kiffen, bis ihr umfallt, ich werd nie müde. Weil ich mich von diesem Weed geliebt fühle. Blech, pack das Glas aus. Meine Augen sind so rot wie dieses Rathaus. Suka, blech, pack die Bong aus. Ich hab krassere Matten als was du sonst rauchst. Hui, blech, gib mal Papers. Dicker, heute flieg ich höher als die Lakers. Huinja, blech, was soll sein? Ich bin nur ein bisschen high, also kack dir mal nicht ein. Blech, kack dir mal nicht ein, sondern pack mal noch was rein. Ey, weißt du was, raucht dein Tabak-Joint allein? Digga, du weißt, ich hab selber Matten mit dabei. Ich bin high und lass mir beim Erwachsenwerden Zeit. Hab die Taschen voller Blueberry, rieche wie ein Coffeeshop. Brauch direkt nach dem Aufstehen einen riesengroßen Doppelkopf. Die Sinne sind betäubt und die Augen sind rot. Schon auf dem Pausenhof waren wir damals pausenlos stoned. Ich schalt auf Autopilot und relax auf der Couch. Muss für Sex nicht mehr raus, dank Jeffs Netflix-Account. Leer Baggies voll traut, als hätte ich nie was anderes gemacht. Und hoff, dass ich zum Cannabis-Cup nach Amsterdam schaff. Yeah, yeah. Pack das Glas aus. Meine Augen sind so rot wie dieses Rathaus. Suka, blech, pack die Bong aus. Ich hab krassere Matten als was du sonst rauchst. Hui, blech, gib mal Papers. Dicker, heute flieg ich höher als die Lakers. Huinja, blech, was soll sein? Ich bin nur ein bisschen high, also kack dir mal nicht ein. Blech.